Byte FM. Es ist 4 Uhr. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört wieder Love Songs of Byte FM mit Liedern von George Michael. You got soul on the door. You're gonna have a good time down on the line. You got soul on the door. You're gonna have a good time down on the line. I said, get on down. I said, get on down. I said, get on down. I said, get on down. Hey, everybody, take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line. I said, D-H-S-S. Man, the rhythm that's given is the very best. Yeah. I said B1, B2. Make a claim, sign your names, all you have to do. Well, folks can be a drag if work ain't your bag. And when you let them know you're more dead than alive in a 9-to-5, then they say you've got to go and get yourself a job or get out of this house. Get yourself a job. Are you a man or a mouse? A finger in each ear, you pretend not to hear. Gotta get some space, get out of this place. Not for work. Well, listen, Mr. Average, you're a jerk. Not me, you can't hold me down. Not me, I'm gonna fool around. Gonna have some fun, look out for number one. You can dig your grave, I'm staying young. Maybe a jet black guy with a hip high five. A white cool cat with a trilby hat. Maybe leather and studs is where you're at. Make the most of every day. Don't let hard times stand in your way. Give a wham, give a bam, but don't give a damn. Cause the benefit gang are gonna pay. Now reach up high and touch your soul. The boys from wham will help you reach that goal. It's gonna break your mama's heart. It's gonna break your daddy's heart. But you'll throw the dice and take my advice. Because I know that. Der Wham-Rap von Wham und ihr hört Love Songs hier auf Byte FM mit mir, Alper Kotolu. Und die heutige Ausgabe von Love Songs dreht sich um George Michael. Er wäre nämlich 60 Jahre alt geworden, würde er noch leben. Aber er hat unter anderem auch sehr viel mit dem Thema Liebe zu tun, weshalb wir heute ihn hier bei Love Songs mal ein bisschen näher betrachten. Aber auch Lieder von der Band Wham. Natürlich hat er einen Partner in Crime gehabt, Andrew Ridgeley. Er, seines Zeichens, kommt eigentlich aus einer eher wohlhabenden Familie. George Michael an sich eher weniger wohlhabenden Background gehabt. Und George Michael ist kein Geheimnis gewesen, hat immer die Nähe zu reichen Personen gesucht, aber auch, er wollte immer das tun, worauf er Bock hatte. Und das ist unter anderem auch das Lied, mit dem wir heute angefangen, der Wham-Rap, Enjoy What You Do, Do What You Want To Do. Also macht einfach das, worauf du Lust hast. Und das war eigentlich das, was George Michael immer versucht hat, aber auch irgendwo leider dran gescheitert ist oder vielleicht doch nicht. Gewisse Stationen werden mich hier bei Love Songs näher betrachten, aber wir kommen direkt zum nächsten Lied von Wham. Everything She Wants, geschrieben von George Michael. Ein Lied, ich würde mal sagen, das war auch die Zeit gewesen, wo George Michael noch ein bisschen random Love Songs geschrieben hat, aber im Laufe der Sendung wird sich das immer mehr verfestigen, was unter anderem sein Blick auf die Liebe gewesen ist. Ihr hört jetzt Everything She Wants von Wham. Byte FM. Love Machine von Wham und darüber, dass man endlos von jemandem angezogen wird. Im Original eigentlich ein Cover von The Miracles, aber nichtsdestotrotz eine sehr gute 80s Pop-Version von diesem Lied. Und George Michael ist ja heutzutage nicht unbekannt, dass er ja ein homosexueller Mann gewesen ist. Aber damals, zu Zeiten von Wham, hat man es ihm abgeraten, ein Coming-out zu haben. Er hat zumindest in den 1980ern für sich herausgefunden, dass er zumindest bisexuell sei, hat aber dann später bei einem Musikfestival, nämlich Rock in Rio, 1991 seinen späteren Lebensgefährten, den Brasilianer Anselmo Felipe, kennengelernt, der aber 93 an HIV verstorben ist, also an AIDS verstorben ist. Natürlich hat George Michael das große Glück gehabt, sich nicht bei seinem Geliebten anzustecken. Nichtsdestotrotz erstaunt das nächste Lied, was ich spielen werde, von 1996 aus dem Album Older. Da hat George Michael das Lied Fast Love rausgebracht. Kein unbekanntes Lied, läuft heutzutage immer noch in Radiostationen, aber unter anderem redet er ja darüber, dass man ja schnellen Sex und null Bock auf eine Bindung. Das sieht er als eine Rechtfertigung an, die er hier in diesem Lied hier bringt. Und es ist okay, wenn man keine Familie hat, sagt er. Das ist zumindest George Michael 1996 gewesen, was für weitere Ansichten er auch über seine Lieder heute noch verteilen wird, hören wir noch im Laufe der Sendung, aber in der Zeit eine ziemlich gute Nummer, Fast Love von George Michael. Yeah. George Michael mit Faith von 1987, eine seiner ersten Solonummern gewesen, und man merkt, dass er noch ziemlich jung gewesen ist, nicht an seiner Stimme, sondern an dem Text von dem Lied, dass man nämlich zusammengehöre. Das ist etwas, das sagt man natürlich, wenn man ganz jung ist, und natürlich seine Romantik eher durch kitschige Literatur eher in Form von Liebesfilmen konsumiert hat und deswegen noch nicht so weiß, dass es auch mehr Geschmäcker da draußen gibt. Aber die Nähe zu anderen Menschen, das ist irgendwann mal fast George Michael zum Verhängnis geworden. 10 Jahre später, so Ende der 90er, wurde er ja nämlich auf einer öffentlichen Toilette erwischt, wie er einen anderen Mann zum Geschlechtsverkehr ermutigt hat, was dann rein juristisch zu einem Prozess zur Prostitution geführt hat. Das ist ja nämlich in den USA ein bisschen juristisch heikleres Thema. Und daraufhin hat er die Nummer Outside aufgenommen. Das ist so die beste George Michael-Ära eigentlich gewesen, weil eine gewisse Freiheit bei ihm entstanden ist. Er wurde zwar unfreiwillig als homosexuell geoutet, nichtsdestotrotz hat er unter anderem den Stinkefinger gelernt. Er hat unter anderem auch gelernt, seine freie Liebe nicht mehr unter dem Vorwand von verkrampften Love-Songs rauszubringen. Nein, er hat unter anderem zur freien Liebe aufgerufen und natürlich auch gerne gesagt, ja, ich denke zwar 24/7 an freie Liebe, aber andererseits, ich weiß, dass du das auch gerne machen würdest. Also, George Michael hat in dem Moment Selbstbewusstsein erlangt, in seinem größten Tiefpunkt bis dato. Und wie sich das anhört, hört ihr jetzt. Ihr hört jetzt George Michael mit Outside. Yeah. table, baby. Let's go outside. Let's go outside in the sunshine. When you are Nothing Looks Like the Same in the Light vom Debütalbum von Wham. Fantastic. Und ich finde, das ist eigentlich ein deutlich besserer erotischer Song als Careless Whisper. Und um eines vorweg zu sagen, Careless Whisper wird heute nicht bei dieser Sendung laufen, aber dranbleiben. Es kommen jede Menge weitere sehr interessante Lieder von George Michael. Und so Nothing Looks Like the Same in the Light. Es ist doch sehr interessant, dass George Michael schon sehr jung kapiert hat, wie zerbrechlich eine Beziehung oder der Moment sein kann. Er singt darüber, über hier noch die Geliebte, die nicht, ja, die zwar rumliegt, aber er weiß nicht, ob diese Person bleiben wird. Er weiß nicht, ob es was für die Ewigkeit ist, aber er möchte diesen Moment nicht ändern, vor allem nach dem, was passiert ist davor. Und das nächste Lied, was ich spielen werde, das ist auch eher, um zu zeigen, was das Repertoire von George Michael ausmacht. Kissing a Fool, ursprünglich eigentlich für Frank Sinatra geschrieben. Er wollte es aber nicht singen, aber George Michael hat es übernommen. Hat jetzt in dem Sinn eigentlich keine besondere Bedeutung für George Michael, außer dass es halt eben eine Art Stilübung für eine Jazznummer ist. Nichtsdestotrotz ein guter Track, den George Michael sein eigen nennen darf. Kissing a Fool. Could have shown George Michael zusammen mit Mary J. Blige mit dem Lied Ass. Eigentlich auch ein Lied, das gecovert worden ist von Stevie Wonder. Auch in der Stevie Wonder Version. Eine großartige Version. aber für mich die George Michael und Mary J. Blige Version, die eigentlich irgendwie bessere Version, vor allem dadurch, dass es zu einem Duett wird, wird es ja zu einer Art Tauziehen zwischen Mann und Frau. Und gerade um die Zeile True Love Asks for Nothing und dass nichts ewig hält, das ist auch eine sehr interessante Ansicht, denn wir gehen rüber zum nächsten Lied, aber davor möchte ich was über einen Klassiker von Wham reden, Foreshadowing, nämlich Last Christmas. Dieses Lied wird heute nicht laufen hier bei Love Songs, nichtsdestotrotz kann man nicht über das Lied hinwegsehen, denn dieses Lied hat eine gewisse Traurigkeit an sich, denn Last Christmas, der Überhit, der Über-Love-Song, der Über-Weihnachts-Hit, der dazu geführt hat, dass George Michael an einem Weihnachtstag sein Leben nahm. Ironie des Schicksals, dass genau dieses Lied sein größter Hit ist und das Lied sein wird, was auch immer ihm für immer Schmerzen zubereitet. Denn auch an einem Weihnachtstag hat damals sein Geliebter, der 93 gestorben ist, auch bekannt gegeben, dass er HIV-positiv ist. Weihnachten, also eine unglaublich schmerzhafte Zeit gewesen für George Michael. Und wir gehen rüber in das nächste Lied, warum ich das mit Last Christmas verbinde. Unter anderem deswegen, dass bei dem Lied My Mother Had a Brother, der sich das Leben genommen habende George Michael über dem Selbstmord seines eigenen Onkels singt. Und dieser Onkel hat Selbstmord an seinem Geburtstag, am eigenen Geburtstag vollzogen. Und das Recht auf Leben ohne Bürde ist unter anderem die Thematik dieses Liedes. Eines der späteren Lieder, die George Michael rausgebracht hat, 2004 auf dem Album Patience, was ich eigentlich heute relativ wenig halt eben beachtet habe, diese Phase von George Michael, nichtsdestotrotz einen Ausblick, einen traurigen Ausblick irgendwo in die Zukunft gegeben hat. Und wie sich das anhören mag, genießt den Song, es ist immer noch ein guter Song, aber nichtsdestotrotz ein sehr düsterer Song mit diesem Background. My Mother Had a Brother von George Michael. My mother had a brother. They say that I was born on the day that he died. Someone to cling to, she said, when all the noises and the shame came calling. My mother had a brother. I thought I knew them all. I thought I knew, but she lied. I said, show me his face again. Tell me again why he died. She said he couldn't wait for the things that I've seen. She said he wasn't strong in love. He never dared to dream a life like mine. My mother had a brother, oversensitive and kind. Seems it all became much too much for him. It seems he took his own life. Mama can't imagine the joy and pain in equal measure. Tears in the dirt and all over your newborn treasure. He had to wait till my mama had me. Guess he couldn't wait another moment to be free in endless sky. But mama, will you tell him from your boy the times they changed? I guess the world was getting warmer and we got stronger. Mother, will you tell him about my joy? I live each day for him. The sun came out, yeah. just breathing it in. Desire, different time. Seems the empty space has tortured him until he took his own life. I don't know why I waited so long for love. I just don't know what I was thinking of. All that way. Das war's mit Love Songs für diese Woche. Mein Name ist Abba Cthulhu und heute nur mit Liedern von George Michael. Wenn ihr nicht genug habt von George Michael, guckt doch gerne mal ins Archiv von Byte FM. Mein Kollege Dennis Wittjes und die Sendung Disorder haben auch vor kurzem eine Ausgabe zu George Michael gemacht. Auch eine ganz grandiose Sendung, ganz anderer Schwerpunkt als Love Songs. Hört euch das bitte an. Es ist eine sehr grandiose Sendung geworden. Aber auch grandios die Sendung, die gleich kommt, Back to the Basics von Markus Mark und mit Markus Mark. Und ich verabschiede mich da mal langsam, aber habe noch einen letzten Song. Und das ist eigentlich, wenn ich George Michael auf ein Zitat runterbrechen möchte, mag jetzt ein bisschen schlüpfrig sein und ein bisschen vielleicht auch meine infantile Art, aber wenn ich an George Michael denke, denke ich aus einer Zeile von I Want Your Sex, nämlich Sex is a natural, sex is a fun, sex is the best when it's one on one. Vielleicht den letzten Vers, das stimmen vielleicht nicht alle mit mir überein, aber mit dem Rest, da ich glaube, da stimmen wir alle miteinander überein. Und zum Abschluss jetzt I Want Your Sex Part 1 und 2 zusammen. Ich sage tschüss, bye bye, bis in zwei Wochen. me good.